sagen, ich bin nichts, bin ein ewiger Verlierer für das, was ich tue, mit solchen Volksverführer. Ich will mein Leben nicht vergeuden, nicht andere stets beneiden. Ich habe meinen Traum, niemals unter anderen zu leiden. Mein Leben soll nicht sein wie das aller anderen. Ich möchte niemals blind in den Alltag wandern. Mein Leben soll nicht sein wie das, das alle anderen. Ich möchte niemand blind in den Alltag wandern. Ich hasse die Schule, ich hasse Befehle. Ich will nicht, dass ich mich jahrelang quäle. Mein Leben soll nicht sein wie das aller anderen. Ich möchte niemand blind in den Alltag wandern. Mein Leben soll nicht sein wie das aller anderen. Ich möchte niemals blind in den Alltag wandern. Darum kämpfe ich, ich gebe niemals auf. Ich erschaffe meine Freiheit, ich baue darauf. Mein Leben soll nicht sein wie das aller anderen. Ich möchte niemals blind in den Alltag wandern. Mein Leben soll nicht sein wie das aller anderen. Ich möchte niemals blind.